Und zum Schluss das Wetter. Nordöstlich der Elbe und im Süden Deutschlands gibt es zunächst zeitweise Regen, im späteren Tagesverlauf aber auch Auflockerung. In den übrigen Regionen wechseln Wolken und Sonnenschein einander ab und es fallen nur vereinzelt ein paar Regentropfen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 Grad an der Donau und 11 Grad im Rheinland.